Telekom Fernsprecher Hermannplatz 8, Ecke Obernstraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein junger Mann, der hier in einer Art Daunenjacke eingehüllt auf einer Mauer sitzt und Fruchtsaft trinkt und Zigaretten raucht und gerade von einem jungen Menschen eine kleine Geldspende erhalten hat. Ansonsten gehören zu meiner unmittelbaren Ausstattung drei aneinander befestigte Teebeutel, die hier am linken Stützfuß der Fensterscheibe des linken Fernsprechers in einem kleinen Sandhaufen liegen, dessen eigentliche Bestimmung noch nicht ganz geklärt ist. Der rechte Fernsprecher weist ein zusammengeknülltes Tempotaschentuch sowie zahlreiche Zigarettenkippen auf. Ansonsten, außer einigen eiligen, zur Arbeit eilenden Menschen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.